All right. Okay. We talked about prepare yourself because Jesus is coming back. Wir haben darüber gesprochen, dich vorzubereiten, weil Jesus zurückkommt. And we talked about that Jesus is the righteous judge. Und wir sprachen darüber, dass Jesus der gerechte Richter ist. We talked about the things that actually make our heart intoxicated. Wir sprachen über die Dinge, die unsere Herzen vergiften. Weigh our hearts down. Die unsere Herzen beschweren. And then Jesus will come back for us as a thief. Und dann wird Jesus für uns als Dieb zurückkommen. So I want to talk about a little other, some other direction today. Ich will heute ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Because we saw yesterday that Paul is actually talking about Jesus the righteous judge. Denn wir sahen, dass Paulus über Jesus den gerechten Richter sprach. But now I want to give you some signs that the Bible is very clear about. Jetzt will ich ein paar Zeichen nennen, über welche die Bibel sehr klar ist. Even though we cannot know the time and the hour, selbst wenn wir die Zeit und Stunde nicht wissen können, but we can get an idea about when Jesus is coming back because he told us himself. Können wir doch eine Vorstellung bekommen, wann Jesus zurückkommt, weil er es uns selbst gesagt hat. The 24 from 4 to 14. Matthäus 24, Verse 4 bis 14. In Mark chapter 13 from verse 5 to 13. In Markus Kapitel 13, 5 bis 13. And in Luke chapter 21 from verse 8 to 19. In Lukas Kapitel 21, 8 bis 19. This was very, very clear. War Jesus sehr klar, talking about what would happen just before he comes back. Als er darüber sprach, was passieren wird, bevor er zurückkommt. Paul also talked about it. Paulus sprach auch darüber. Now, the important thing is that we have to understand something that's key. Das Wichtigste ist, dass wir einen Schlüssel verstehen müssen. Even though the things that Jesus said would happen just before he comes back, selbst die Dinge, von denen Jesus sagte, dass sie unmittelbar vor seiner Rückkehr passieren, these are really terrible things. Das sind wirklich schreckliche Dinge. But he never told us these things to scare us. He told us these things to prepare us. Aber er hat uns diese Dinge nie gesagt, um uns zu ängstigen. Er sagte diese Dinge, um uns vorzubereiten. You know, there are some people who have a really strange idea. Es gibt ein paar Leute, die ziemlich seltsame Vorstellungen haben. I call it like the ostrich philosophy of life. Ich nenne sie die Vogelstrauß-Philosophie des Lebens. Denn sie denken, wenn sie ihren Kopf im Sand vergraben, wird das Problem nicht geschehen. You know, that's what the ostrich does. Genau das macht der Strauß. Aber wenn du deinen Kopf im Sand vergräbst, indem du die Probleme ignorierst, das heißt nicht, dass sie verschwinden. Ideology. Es gibt Menschen, die eine Theologie entwickelten, die Dinge verleugnet, die Jesus uns klar sagte. Because they get scared of it. Nur weil sie Angst davor haben. But listen, Jesus never taught us these things to scare us, but to prepare us. Aber hört zu, Jesus hat uns diese Dinge nie gelehrt, um uns zu ängstigen, sondern um uns vorzubereiten. The problem if you ignore what Jesus said. Was ist das Problem, wenn du ignorierst, was Jesus sagte? You're not gonna be prepared. Du wirst nicht vorbereitet sein. And if you're not prepared, Jesus still will come back. Und wenn du nicht vorbereitet bist, wird Jesus trotzdem zurückkommen. That's not going to change. You can't change that. Das wird sich nicht ändern. Du kannst das nicht ändern. The problem is now you will not be prepared for when he comes. Aber das Problem ist, dass du nun nicht vorbereitet bist, wenn er kommt. Into all the three Gospels, Matthew, Mark and Luke, gemäß allen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, sie sind sehr klar, dass diese schrecklichen Ereignisse in den letzten Tagen eskalieren werden. See, throughout the ages, these things have occurred more or less. Im Lauf der Jahrhunderte sind diese Dinge alle mehr oder weniger aufgetreten. Jesus forecasted some very particular signs, and he told them that it would escalate. Aber Jesus sagte ein paar sehr genaue Zeichen voraus und er erklärte ihnen, dass sie eskalieren würden. In other words, they would intensify. In anderen Worten, sie werden sich zuspitzen. Now, I'm not going to go through all of these three gospels because we would need a few more days. Ich werde nicht durch alle drei Evangelien gehen, denn wir würden einige Tage länger brauchen. Ich habe sie aufgeschrieben und ich werde sie dir nennen. But you can find them. Du kannst sie finden. So if you are interested, I will give you again the references. Wenn du Interesse daran hast, gebe ich dir noch einmal die Referenzen. Matthew chapter 24. Matthäus 24. Mark chapter 13. Markus Kapitel 13. Luke chapter 21. Und Lukas Kapitel 21. So here are the things that Jesus said would happen right before he comes back. Hier sind die Dinge, von denen Jesus sagte, dass sie unmittelbar vor seiner Rückkehr passieren werden. Widespread deception. Nummer 1, er sagte, dass es eine sehr verbreitete Täuschung gibt. You know, we've never seen so many people deceived as there are today. Wir haben noch nie so viele getäuschte Menschen erlebt wie heute. We've never been as many religions as we are today. Es gab noch nie so viele Religionen, wie wir heute haben. We've never seen so many Christians deceived either as there are today. Aber es gab auch noch nie so viele Christen, die getäuscht wurden, wie heute. Every place we go, I find people that have been so deceived by religion. It's unbelievable. Überall, wo ich hingehe, finde ich Menschen, die so getäuscht wurden durch Religion. Es ist unvorstellbar. Deception is a very common thing today in the world. Täuschung ist heute etwas sehr Gewöhnliches in der Welt. Jesus sagte, es wird Zeichen am Himmel geben. We have heard of so many different things that have been happening as signs in the heaven that even a lot of the astronomers didn't know what to do with it. Wir haben von so vielen verschiedenen Zeichen gehört, die im Himmel passieren, dass sogar die Astronomen nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Jesus sagte, es wird zunehmende ökonomische Instabilität geben. I remember when one president here, for every dollar you could one president here. Ich erinnere mich, als man für jeden Dollar noch einen brasilianischen Real bekam. Not long ago. Das war nicht so lange her. Now it's about 5.5. Jetzt sind es 5.5. Nation after nation after nation today is suffering economic instability. Eine Nation nach der anderen leidet unter ökonomischer Instabilität. Think about even nations in Europe going completely bankrupt. Denk doch, sogar Nationen in Europa sind komplett pleite. Think about Venezuela, think about Argentina, think about Korea, North Korea, even Brazil. Denk an Venezuela, Argentinien, denk an Nordkorea, sogar Brasilien. Think about the African nations. Denk an die afrikanischen Nationen. People are trying to find a solution to the economic instability in the world. Die Leute versuchen eine Lösung für die ökonomische Instabilität auf der Welt zu finden. The thing is, Jesus has prophesied that this would happen just before he comes back. Die Sache ist, Jesus hat prophezeit, dass dies passieren würde unmittelbar, bevor er zurückkommt. Seismic activity, which is earthquake. Jesus sagt, es wird große seismische Aktivität geben, also Erdbeben. There have never been as many earthquakes as there are presently. Es gab nie zuvor so viele Erdbeben wie heutzutage. Jesus sagte, es wird eine starke Zunahme der Verfolgung von Christen sein. You know, today, I mean, I read a number that was horrific. Weißt du, dass heute, ich habe eine Zahl gelesen, die erschreckend war. How many hundreds of millions of Christians are persecuted right now? Wie viele hunderte Millionen Christen jetzt gerade verfolgt werden? How many Christians die the death of the martyr every single day? Whoa. Thousands and thousands and thousands. Wie viele Christen jeden Tag den Tod eines Märtyrers sterben? Tausende und Tausende. You live in a country where they don't persecute Christians, but don't fool yourself. Worldwide, there is the biggest persecution of Christians that ever happened. Vielleicht lebst du in einem Land, in dem Christen nicht verfolgt werden, aber mach dir nichts vor. Weltweit gibt es die größte Verfolgung von Christen, die jemals geschah. Right today, it's happening. Genau heute passiert es. I've got friends from Iran. Ich habe gute Freunde im Iran. No idea what's going on there. Keine Ahnung, was dort abgeht. I mean, I've got a friend in Mali. She's a very good friend of mine and she opened an orphanage there. Ich habe eine Freundin in Mali. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. You know, sie hat dort ein Waisenhaus eröffnet. Weißt du, was sie taten? And she was with the children, that she has a children's home. She had about 12 children. Sie war im Haus und sie war mit den Kindern. Sie hat ein Kinderheim mit etwa 12 Kindern. Because she's a Christian. Und weil sie Christ ist, they locked the house so that she could not get out. Versperrten sie das Haus, so dass sie nicht raus konnte. You know, like with big beams of wood and stuff. Du weißt schon, mit großen Balken und so etwas. And they set the house on fire with her and the children inside. Und sie zündeten das Haus an mit ihr und den Kindern im Innern. Last month, and the windows, they all had this metal lattices on them. Und an den Fenstern hatten sie all diese Metallgitter dran. So that the kids couldn't run away and jump out. Damit die Kinder nicht wegrennen und rausspringen konnten. So the last moment somebody managed to break through this window and she got out with a lot of burns. Im letzten Moment schaffte es jemand, ein Fenster zu durchbrechen und sie kam heraus mit vielen Brandwunden. Persecution, tens of thousands die every single day. Verfolgungen, Zehntausende sterben jeden Tag. There is warring in the political system, Jesus prophesied that very clearly. Es gibt Kriege in dem politischen System, prophezeite Jesus ganz klar. Look what's going on today in many nations of the world. Schau, was heute in vielen Ländern der Welt vorgeht. Look at Belarus. Schau nach Weißrussland. Look in so many nations where hundreds of thousands of people on the street protesting against their own government. Schau, in so vielen Nationen sind hunderttausende Menschen auf den Straßen und protestieren gegen die eigene Regierung. Look how many political systems are going at war with other people. Schau, wie viele politische Systeme einen Krieg mit anderen Menschen führen. Jesus said that believers would be thrown into prison. Jesus sagt, dass Glaubende ins Gefängnis geworfen werden. So many nations, if they find out you're Christian, you will go to prison quickly. In so vielen Ländern, wenn sie herausfinden, dass du Christ bist, kommst du sofort ins Gefängnis. Jesus also said there will be the emergence of false prophets. Jesus sagt auch, dass es ein Aufstehen von falschen Propheten geben wird. My goodness. Meine Güte. All over the world there are false prophets arising today. Überall auf der Welt stehen heute falsche Propheten auf. Look at the that's really funny because some lady she sent me a message. Das ist wirklich lustig, denn eine Dame schickte mir eine Nachricht. Yeah, I really like what you preach. I like your ministry. Sie sagte, ich mag wirklich, was du predigst. Ich mag deinen Dienst. Jesus warned in the last days there will be false prophets coming. Sie sagte, Jesus warnte, dass in den letzten Tagen falsche Propheten kommen werden. And she said, are you one of those? Und sie fragte, bist du einer von ihnen? I said, I don't know. You have to ask Jesus. Ich sagte, ich weiß nicht, du musst das Jesus fragen. Me, I'm a false prophet. Frage nicht mich, ob ich ein falscher Prophet bin. Denkst du, wenn ich einer wäre, würde ich sagen, ja, das bin ich? Ask Jesus. Frag Jesus. Well, there are plenty of false prophets around. I know a bunch of them. Aber es gibt vollkommen falsche Propheten und ich kenne eine ganze Reihe von ihnen. But look, the Bible also said that love in many would grow cold. Aber schau, die Bibel sagt auch, die Liebe in vielen wird erkalten. Listen, it's not talking about non-Christians. Hör zu, es geht hier nicht um Nicht-Christen. This scripture is clearly talking about believers. Die Bibelstelle spricht klar von Glaubenden. How do we know that? Wie wissen wir das? Very simple. Ganz einfach. The word love here in the original Greek is the word agape. Das Wort Liebe im griechischen Original ist das Wort agape. Love that friends have. Das ist nicht die Liebe, die Freunde haben. Phileo. Das ist Phileo. It's not the love that parents have for the children. No. That's storge. No. Es ist nicht die Liebe, die Eltern für ihre Kinder haben. Das ist storge. Agape, which is the Christian love that the Christians have for one another. Es ist Agape, das ist die christliche Liebe, die Christen untereinander haben. So Jesus said that the Christian, the love in their own hearts, will grow cold. Jesus sagte also, dass die Liebe der Christen in ihren eigenen Herzen kalt wird. Look around today. Schau dich heute um. You know, I am constantly being shocked. Ich bin ständig schockiert. How here in this country where I live, actually in many European countries too. Wie hier in diesem Land, in dem ich lebe, und in vielen europäischen Ländern tatsächlich auch. Christians fight their own brothers and sisters. Wie Christen ihre eigenen Brüder und Schwestern bekämpfen. It's like, it's unreal. Es ist surreal. But maybe about a year ago. Etwa vor einem Jahr. I was in the office at a very big pastor here in this nation. War ich im Büro eines sehr großen Pastors in dieser Nation. Now I said, ich sagte, listen, if we can't really learn to love our own brothers and sisters, how are we going to love our enemies? Wenn wir nicht lernen, unsere eigenen Brüder und Schwestern zu lieben, wie wollen wir dann unsere Feinde lieben? I mean, there are Christians fighting one another right now here in this country. Es gibt Christen, die einander bekämpfen, jetzt in diesem Land. It's like, for me, some of those things that are happening, if I wouldn't have known that Jesus would have said it, I would have found it hard to believe that this could ever happen. Wenn ich nicht wüsste, dass Jesus gesagt hat, dass es geschieht, wäre es schwer für mich zu glauben, dass manche Dinge passieren können. It's one of the signs in the end time. Aber Jesus sagte, es ist eines der Zeichen für die Endzeit. So there would be famines. Jesus sagte, es wird Hungersnöte geben. Go to some of the African nations I've been there. My goodness, terrible, terrible famine. Geh in einige der afrikanischen Nationen. Ich war dort. Diese schreckliche Hungersnot. Persecution would be pestilence. Es wird Krieg geben, es wird Verfolgung geben, es wird Seuchen geben. You know, all of these things we're experiencing like never before in the whole history of the world. Alle diese Dinge erleben wir wie nie zuvor in der Geschichte der Welt. It's almost like they're multiplying suddenly. Es ist fast so, als würden sie sich plötzlich multiplizieren. Jesus promised that there would be ethnic conflict. Jesus hat verheißen, dass es ethnische Konflikte geben wird. Look what's happening right at this moment in the United States of America. They're killing people because of ethnic problems. Schau, was in genau in diesem Moment in den Vereinigten Staaten passiert. Sie töten Menschen wegen ethnischen Problemen. Just because of racism that they people are killing each other. Nur wegen Rassismus töten Menschen einander. It's all coming alive again in a way that it's never been before. Alles wird lebendig auf eine Art wie nie zuvor. So if we are a little bit smart and understand, wenn wir ein bisschen schlau und verständig sind, we can read the signs very clearly. Können wir die Zeichen sehr klar lesen. You know, it's very important when Jesus talks about the signs that we understand signs point to something. Es ist sehr wichtig, wenn Jesus von Zeichen spricht, müssen wir verstehen, Zeichen weisen auf etwas hin. You see, Jesus said this in Mark chapter 16. Jesus sagt das in Markus 16. He said, these signs shall follow those who believe. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In my name they shall speak in your tongues. In meinem Namen werden sie in Zungen sprechen. In the second they shall be healed. Den Kranken legen sie die Hände auf und sie werden geheilt. They shall drink poison, they're gonna hurt them, pick up snakes and they'll be fine. Sie werden Gift trinken und nicht verletzt werden. Sie werden Schlangen aufheben und es wird ihnen gut gehen. So Jesus is talking about signs that are part of the preaching of the gospel. Jesus spricht von Zeichen, die Teil des Predigens des Evangeliums sind. So look at this. Also schau her. When Jesus said these signs will follow those who believe, wenn Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, and he said this in the context of preaching the gospel. Und er das im Kontext des Predigens des Evangeliums sagte, sagt er damit, this sign is pointing to the gospel, to the true Kingdom Gospel. Dieses Zeichen zeigt auf das Evangelium, das wahre Reich Gottes Evangelium. So what is happening? Was passiert also? If you are out in the street and you get lost, you need a sign that points in the right direction. Wenn du unterwegs auf der Straße bist und dich verirrst, brauchst du ein Zeichen, das dich in die richtige Richtung führt. To ignore the sign and then complain that you don't get to your destiny is a pretty stupid thing. Wenn du das Zeichen ignorierst und dich dann beschwerst, dass du nicht zu deinem Ziel kommst, ist das ziemlich dumm. But that's what many people do. Aber genau das tun viele Menschen. They ignore the sign and they complain that they're lost. Sie ignorieren das Zeichen und sie beschweren sich, dass sie sich verirrt haben. Jesus gave us clear signs. We must not ignore this sign. Wenn Jesus uns klare Zeichen gibt, dürfen wir diese Zeichen nicht ignorieren. We must take them very, very seriously and understand they point to the truth that Jesus is about to come back. Wir müssen sie sehr, sehr ernst nehmen und verstehen. Sie zeigen auf die Wahrheit hin, dass Jesus zurückkommt. And that's something that is really deeply impacted me for a few years now. Es gibt etwas, das mich nun schon seit ein paar Jahren tief berührt. Es ist dies. I don't have time to prepare, but nobody knows how long. Wir haben immer noch Zeit, um uns vorzubereiten, aber keiner weiß, wie lange. Look, you have no idea if tomorrow you will still have time to prepare yourself for the coming of the Lord. Du hast keine Ahnung, ob du morgen noch Zeit hast, dich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. The Psalmist said something very interesting. Der Psalmist sagt etwas sehr Interessantes. He said, teach us to remember that we have to die so that we will become wise. Lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. If we don't understand this, wenn wir das nicht verstehen, that unless we really understand that eternity is right at the doorstep, und wir nicht wirklich begreifen, dass die Ewigkeit unmittelbar vor der Tür steht, when I mean that, I hope you understand that. Ich hoffe, du verstehst das. Because in reality, we've already started to live in eternity. Denn in Wirklichkeit haben wir bereits begonnen, in der Ewigkeit zu leben. Denn wir wurden geschaffen für die Ewigkeit. Wovon ich spreche, ist, wenn wir in die Dimension des Lebens eintreten, die wir jetzt noch nicht erleben. Coming of our beloved Lord Jesus. Das Kommen unseres geliebten Herrn Jesus. At the moment, you still have time to prepare yourself. Im Moment ist also noch Zeit, um dich vorzubereiten. The bride prepared herself for the wedding. You still have time to do that. Die Braut bereitet sich auf die Hochzeit vor. Du hast noch Zeit, das zu tun. Nobody can tell you how much more time we have. Keiner kann dir sagen, wie viel Zeit wir noch haben. You know, people have this strange, I don't know, this strange mindset that life on this earth is so secure. Die Leute haben diese seltsame Denkweise, dass das Leben auf dieser Erde so sicher ist. There's nothing secure here. Es gibt hier nichts Sicheres. There's no security in your money. Es gibt keine Sicherheit in deinem Geld. No security in your job. Es gibt keine Sicherheit in deiner Arbeit. There's no security in anything that you have. Es gibt keine Sicherheit in irgendetwas, das du hast. Look, what would happen if a third world war would start tomorrow? Und was würde passieren, wenn der dritte Weltkrieg morgen beginnen würde? All where I live would be bombed. Und Sao Paulo, wo ich lebe, würde bombardiert. What's gonna happen? Was würde passieren? Your house is suddenly not a safe place anymore. Dein Haus wäre plötzlich kein sicherer Ort mehr. Ganz egal, wie viele Zäune du darum hast, es ist kein sicherer Ort mehr. Suddenly the money in your bank is going to be devalued. Plötzlich wird das Geld auf deinem Konto entwertet. I'm Austrian. Ich bin Österreicher. My parents passed through the Second World War. Meine Eltern gingen durch den Zweiten Weltkrieg. Told me plenty of stories. Sie haben mir viele Geschichten erzählt. From one moment to the other, everything collapsed and your money in the bank is worthless. Von einem Monat zum anderen kollabierte alles und das Geld auf der Bank war wertlos. And we think this will never again happen. Und wir denken, das wird nie mehr passieren. But if you listen to the words of Jesus, it's going to get even worse than the Second World War. Aber wenn du auf die Worte Jesus hörst, es wird sogar noch schlimmer, als der Zweite Weltkrieg war. Eine der Dinge, die Jesus erwähnte, waren unbekannte Krankheiten. Vor nicht langer Zeit hatten wir die Vogelgrippe, die vorher keiner kannte. Jetzt haben wir Covid, das auch neu ist und wir wissen nicht, wie es reagiert und wie es wirkt. Vor etlichen Jahren kam AIDS aus dem Nirgendwo und HIV und keiner wusste, wie damit umzugehen war. Es werden mehr Krankheiten in den nächsten 5 Jahren aufkommen, von denen keiner je hörte und man weiß nicht, wie man sie behandelt. Hast du mich gehört? In the next 5 years, there are going to be more diseases that nobody ever heard of and nobody will know how to treat. In den nächsten 5 Jahren wird es mehr Krankheiten geben, von denen keiner gehört hat und keiner wird wissen, wie man sie behandelt. Was passiert? We put our security in the doctor. Wir haben unsere Sicherheit in die Ärzte gesetzt. Are doctors bad? Sind Ärzte schlecht? They can be. Sie können es sein. They're supposed to be good. Aber sie sollten gut sein. They're supposed to be great and good and wonderful. Sie sollten großartig und gut und wunderbar sein. What I'm trying to tell you is you can't put your security into the medical system. Aber was ich dir sagen will ist, du darfst deine Sicherheit nicht in das medizinische System legen. Prepare yourself. Du musst dich vorbereiten. Because there are going to be diseases that the medicine doesn't know how to handle it anymore. Denn es wird Krankheiten geben, von denen die Medizin nicht mehr weiß, wie sie damit umgehen soll. The COVID, there are nations that we're talking about a total collapse of their health system. Selbst jetzt im COVID gibt es Nationen, in denen es einen totalen Zusammenbruch ihres Gesundheitssystems gab. Think about this. Denk mal darüber nach. And we Christians, I mean, so many Christians are not willing to wake up. So viele Christen sind nicht bereit aufzuwachen. The Lord is telling his church, prepare yourself, and the church does not want to prepare. So they want to live like life is forever like the same. Der Herr sagt seiner Gemeinde, bereite dich vor, und die Gemeinde will sich nicht vorbereiten, sondern lebt, als ob das Leben für immer gleich sein wird. Listen, I don't care how long this quarantine and lockdown and mask stuff is going to last. Mir ist es egal, wie lange diese Quarantäne und der Lockdown und das Maskenzeug andauern. But let me tell you something. Aber ich sage dir eines. After this, life will never again be the same as it was before. Never again until Jesus comes back. When this mess is over. Danach wird das Leben nie wieder so sein wie zuvor. Nie wieder. Do you know, one single event in 9/11, September 11, ein einziges Ereignis am 11. September literally hat buchstäblich changed the entire world. Die ganze Welt verändert. I've traveled for the last 30 some years. Ich reise seit über 30 Jahren many, many nations of the world. In viele Nationen der Welt. And I can tell you something. Ich kann dir etwas sagen. From 9/11, everything in the whole world changed. Seit dem 11. September hat sich alles auf der ganzen Welt verändert. Immigrant America changed. Wie man nach Amerika einwandert, hat sich verändert. Traveling changed. Das Reisen veränderte sich. Until then, you could take water bottle, anything you wanted on the plane. Now that's all over. Bis dahin konntest du Wasserflaschen ins Flugzeug mitnehmen, alles was du wolltest. Jetzt ist das alles vorbei. Like until then, you walked through security very easy. Now there's such a little thing of you, radar. Bis dahin ging man ganz einfach durch die Sicherheit. Jetzt untersuchen sie alles, überall Radar. And you know there are many things that are going to happen that medicine will not even know what to do about. Und es werden viele Dinge passieren, von denen die Medizin nicht weiß, was sie machen sollen. I'm not telling you this to scare you. Ich sage dir das nicht, um dir Angst zu machen. I'm telling you this to prepare you. Ich sage es dir, um dich vorzubereiten. Don't live like Jesus ain't going to come back. Lebe nicht so, als ob Jesus nicht zurückkommen würde. He's at the doorstep and he's about to come back. Er steht vor der Tür und er kommt schnell zurück. So as a bride, you have to get yourself ready. Als Braut musst du dich vorbereiten. Look, if you really trust in Jesus, you're not worried about whatever disease is coming. Wenn du deinem Jesus vertraust, machst du dir keine Sorgen wegen all den Dingen, die kommen. If you are really trusting in Jesus, it doesn't matter what's going on around you. Wenn du wirklich auf Jesus vertraust, ist es egal, was um dich herum passiert. But how many people have more faith in a pill or in the medical system than they have in Jesus' finished work of the cross? Aber wie viele Menschen haben mehr Glauben an eine Pille und das medizinische System, als sie an Jesus und das vollbrachte Werk am Kreuz haben? Denke! If this is your attitude, you are not prepared. Wenn dies deine Einstellung ist, bist du nicht vorbereitet. Prepare yourself. Also bereite dich vor. Love you, Jesus, like you've never loved me before. Liebe deinen Jesus wie nie zuvor. Allow his love to completely conquer your heart. Erlaube seiner Liebe, dein Herz ganz zu erobern. Allow your bridegroom to, as the Bible says, you ravished his heart, now allow him to ravish your heart. So wie die Bibel sagt, du hast sein Herz geraubt, erlaube deinem Bräutigam nun, dein Herz zu rauben. The amazing goodness of our beloved bridegroom, who is so passionate about us. Wenn wir erst einmal die erstaunliche Güte unseres geliebten Bräutigams verstehen, der so leidenschaftlich für uns ist. He will do everything to make sure that he comes back as the expected bridegroom and not as a thief in the night. Werden wir alles tun, um sicherzustellen, dass er als der erwartete Bräutigam und nicht als der Dieb in der Nacht zurückkommt. I have to say this again. I said it already twice. Ich muss das noch einmal sagen. Ich habe es schon zweimal gesagt. Jesus never said any of these things to scare you. He only said them to prepare you. Jesus sagte nie, dass irgendetwas davon dich ängstigen soll. Er sagte es nur, damit du dich vorbereitest. Wenn Jesus uns auftrug, uns vorzubereiten, denkst du nicht, dass dies heute wichtiger ist als je zuvor? Let's prepare ourselves. Lass uns uns vorbereiten. Love the return of Jesus, otherwise you will not get this crown. Lasst uns die Wiederkunft Jesu lieben, sonst wirst du diese Krone nicht bekommen. But let's also prepare ourselves for the terrible times that are coming. Aber bereiten wir uns auch auf die schrecklichen Zeiten vor, die kommen werden. No, when I was in America, als ich in Amerika war, when I lived there, als ich dort lebte, there was this theology going around. Ging dort diese Theologie herum. That every Christian should prepare themselves for the bad time. Dass jeder Christ sich auf die schlechten Zeiten vorbereiten sollte. My wife was the secretary of the church. Meine Frau war Sekretärin in der Gemeinde. I was not the main pastor, but I was part of the leadership. Ich war nicht der Hauptpastor, aber ich war Teil der Leiterschaft. And I remember, she was the judge secretary. Ich erinnere mich, sie war die Gemeindesekretärin. She came home and she said, "Sweetheart, our main pastor said that the church wants to store big barrels of food in our basement." Sie kam nach Hause und sagte, "Liebling, unser Hauptpastor sagte, dass die Gemeinde große Fässer mit Essen in unserem Keller lagern will." I mean, humongous. Enorme Mengen. I said, "No." Ich sagte, "Nein." She said, "I can't say no to the pastor." Sie sagte, ich kann zum Pastor nicht Nein sagen. I'm saying no. Ich sagte, sag ihm, dass ich Nein gesagt habe. You don't have to worry about it. Just blame everything on me. Du musst dir keine Sorgen machen. Gib mir die Schuld dafür. I said, that's not preparing yourself. Ich sagte, das bedeutet nicht, dich vorzubereiten. No, here's what our pastor said. Hier ist, was unser Pastor sagte. I confronted him with this. Denn ich konfrontierte ihn deshalb. He said, er sagte, if you use wisdom, you don't need faith. Wenn du Weisheit anwendest, brauchst du keinen Glauben. Ask Daniel. Frage Daniel. Huh? Rick's trying to, yeah. Ask Daniel. Frage Daniel. If that is the right thing to say to a guy like me. Ob dies das Richtige ist, um es zu einem Mann wie mir zu sagen. I'm teaching faith for 40 years, people. Ich predige und lehre Glauben seit 40 Jahren, Leute. Like, you don't say to me, hey, if we use wisdom, we don't need faith. Man sagt nicht zu mir, wenn wir Weisheit gebrauchen, brauchen wir keinen Glauben. We'll live by faith. Wir sollen aus Glauben leben. You see, preparing yourself doesn't mean you put food for 3 months into your house. Dich vorzubereiten bedeutet nicht, Essen für 3 Monate in dein Haus zu tun. This never made sense to me. Das machte nie Sinn für mich. So I sat with our pastor, with our main leaders, and we had all this discussion. Also setzte ich mich mit unserem Pastor und unseren Hauptleitern zusammen und wir diskutierten. I mean, it's wisdom. Sie sagten zu mir, es ist Weisheit. I said, hey, that's not wisdom, that's unbelief. Ich sagte, das ist nicht Weisheit, das ist Unglaube. Look at this. Schau dir das an. If you really think that this is the way you prepare yourself, what are you going to do with them? Problem lasts for 7 months. Wenn du wirklich denkst, dass du dich so vorbereitest, was machst du, wenn das Problem 7 Monate lang dauert? That means you have food for 3 months, but it lasts for 4 months. How are you gonna live? Das heißt, du hast Essen für 3 Monate, aber wenn es 4 Monate geht, wie lebst du dann davon? You prepare yourself by living by radical faith. You prepare yourself by understanding in your heart that Jesus is going to take care of you and you've got to draw close to him. Du bereitest dich vor, indem du im radikalen Glauben lebst. Yeah, you live very close. You understand that Jesus is about to come back and you live very close to him. Du bereitest dich vor, indem du in deinem Herzen verstehst, dass Jesus sich um dich kümmern wird und du nahe bei ihm sein musst. There is nothing more important. I mean, it's always been important. Es gibt nichts Wichtigeres. Es war schon immer wichtig. But I feel at this time in the history of this world, it's more important than ever before. Aber ich denke, dass es zu dieser Zeit in der Geschichte wichtiger ist als je zuvor. Radically, intimately close to our Jesus. Radikal, intim und nahe zu unserem Jesus leben. That will navigate you through the times ahead until Jesus comes back. Denn das wird dich durch die Zeit navigieren, bis Jesus zurückkommt. Ich habe euch gestern versprochen, dass ich den Raum für Fragen öffne, also werde ich das tun. My question. Ich halte meine Versprechen. So Daniel, can you open, please? Daniel, kannst du es bitte öffnen? He had a beautiful dream last night. Okay, Daniel hatte einen wunderschönen Traum letzte Nacht. Am Dienstagabend sagte Reinhard, dass wir Träume mit Jesus und über die Dringlichkeit der Endzeit haben würden. On Tuesday night, Reinhard said that we would have dreams with Jesus and dreams about the urgency of this end time. Und in dieser Nacht habe ich tatsächlich davon geträumt. And that night, ich träumte, dass ich bei einer Hochzeit war und ich war die Braut bei der Hochzeit. I was dreaming that I was at the wedding and I was the bridegroom of the wedding. Und ich wartete darauf, dass der Bräutigam hereinkommt. And I was waiting for the bridegroom to come in. Oh, he was the bride and he was waiting for the bridegroom to come in. Und ich war auf dieser Hochzeit und es war meine eigene Hochzeit, aber ich wusste nicht, wer der Bräutigam war. And I was at this wedding and it was my own wedding, but I did not know who the Ich versuchte herauszufinden, wer der Bräutigam ist und ich wurde verzweifelt, weil ich den Bräutigam unter den vielen Leuten nicht finden konnte. And I tried to figure out who the bridegroom is and I became desperate because I could not find the bridegroom among so many people. Ich wachte verzweifelt auf. And I woke up desperate. Also bat ich den Heiligen Geist, mir eine Interpretation des Traumes zu geben. Ich war nicht richtig verängstigt, aber irgendwie traurig. So I asked the Holy Spirit to give me the interpretation of the dream. I was kind of not really scared, but just kind of lost. Ich war traurig, weil ich nicht erkennen konnte, wer der Bräutigam ist. And I was sad because I could not recognize who the bridegroom is. Der Heilige Geist sagte zu mir, es ist kein verdammender Traum, and the Holy Spirit said to me, it's not a condemning. Sondern es ist ein Traum, der mich aufwecken und mir zeigen soll, dass wir immer noch Zeit haben, unseren Bräutigam zu kennen. And it's a dream of waking me up to understand that we still have time to know our bride. Wie Reinhard immer sagt, in der Ewigkeit beginnen wir keinen neuen Zyklus. Wir werden erkannt werden, wie wir jetzt erkannt sind. Like Reinhard always says, in eternity we're not going to start a new cycle. We're going to know as we are known right now. Und seit Dienstag denke ich darüber nach und Reinhard sagte heute, dass wir das ernst nehmen, weil das Kommen Jesu so nahe ist. Since Tuesday I've been thinking about this and Reinhard, like he said today, it's a very important time, it's a serious time, we are so close to the coming of Jesus. Und ich wollte das teilen, weil es nicht nur ein prophetischer Traum für mich ist, sondern für viele, die Jesus besser kennen wollen. And I wanted to share this because it's not just a prophetic dream for me, but for many people who want to know Jesus better. Okay, let's open for questions. Wir öffnen für die Fragen. Ist die Entrückung für alle, die an Jesus glauben? I do believe so. Look, if you want to know more about the rapture and the end times, I recommend to you that you go on the Instagram of Mateus Correa. Match Correa. Match Correa. Match Correa Depe. Match Correa Depe. And he did a whole study about the coming of the Lord Jesus. A study about the rapture, the end times, the book of Daniel, and all that. So I recommend that you go there. He has his video saved that teaches clearly when all this rapture is happening, and it's very, very good. Ja, ich glaube, dass wenn du mehr über die Entrückung oder die Endzeit wissen willst, empfehle ich dir, dass du in Instagram von Mateus Correa gehst. Er hat dort ein ganzes Studium über das Kommen des Herrn Jesu, ein Studium über die Entrückung, die Endzeit, das Buch Daniel und all das. Ich empfehle dir, dorthin zu gehen. Er hat die Videos dort gespeichert, die sehr gut sind, wie die Entrückung passiert und so weiter. Es ist sehr, sehr gut. Because the reason I did my life was not to teach you about the end time, but specifically the urgency. Jesus is coming back and it's very serious. Denn der Grund, warum ich mein Life machte, war nicht, dich über die Endzeit zu lehren, sondern speziell die Dringlichkeit, dass Jesus zurückkommt. Und das ist sehr ernst. Das Instagram von Matthäus ist sehr gut. Gehen wir durch die große Trübsal oder nicht? Look, there are different theological views. Es gibt verschiedene theologische Sichtweisen. And everybody has biblical argument. Und jeder hat gute biblische Argumente. I cannot tell you if you will pass through the great tribulation. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob du durch die große Trübsal gehst. But I believe that we will pass through the great tribulation. Aber ich glaube, dass wir durch die große Trübsal gehen werden. I know all the different arguments. Ich kenne all die verschiedenen Argumente. All die unterschiedlichen biblischen Sichtweisen. For me, it doesn't make sense from the scriptures here that we are taken out of the tribulation. Aber für mich macht es keinen Sinn aus der Schrift, dass wir aus der Trübsal herausgenommen werden. I believe you'll pass through. Deshalb glaube ich, dass wir durchgehen. But don't worry, if you stay close to Jesus, you'll be fine. Aber mach dir keine Sorgen, wenn du nahe bei Jesus bleibst, geht es dir gut. Glaubst du, dass das, was gerade passiert, eine Vorbereitung dafür ist, dass die Bibel illegal wird? Look, schau. There is terrible persecution going to come. Schreckliche Verfolgung wird kommen. There are many nations already where the Bible is illegal. Es gibt viele Nationen, in denen die Bibel bereits illegal ist. Als ich ein junger Mann war, I traveled to nations where Bible was forbidden. Reiste ich in Ländern, in denen die Bibel verboten war. We brought Bibles to people where it was forbidden to have a Bible. Wir brachten Bibeln zu Menschen, wo es verboten war, eine Bibel zu haben. I risked my life many times to go and help persecuted Christians. Ich riskierte mein Leben viele Male, um verfolgten Christen zu helfen. I have been in nations where Bible is forbidden. Ich war also schon in Ländern, in denen Bibeln verboten sind. I don't know if this what's going on now is a matter of the Bible being forbidden, but I do understand it's all about control. Ich weiß nicht, ob das, was gerade los ist, damit zu tun hat, dass die Bibel verboten wird, aber ich verstehe, dass sich alles um Kontrolle dreht. Yes, is fasting important to prepare ourselves? Ist Fasten wichtig, um uns vorzubereiten? Yes, yes, yes, yes, a thousand times yes. Ja, ja, ja, ja, tausendmal ja. Religiously, it's not a fast. Wenn du religiös fastest, ist es kein Fasten. But if you do real biblically fast, where you spend time with Jesus and drink water only and have time in His presence. Wenn du echtes biblisches Fasten durchführst, Zeit mit Jesus verbringst, nur Wasser trinkst und Zeit in seiner Gegenwart hast, das ist eine großartige Art, um uns vorzubereiten. Ich nenne es das Bräutigamfasten. Fragen: Wie bereite ich mein Hochzeitskleid vor? How can I prepare my wedding dress? It's very simple. Ganz einfach. The Bible says the bride prepared herself. And the wedding dress are the righteous acts of the saints. Die Bibel sagt, die Braut bereitet sich selbst vor und das Hochzeitskleid sind die gerechten Taten der Heiligen. So what are righteous acts? Was sind gerechte Taten? It's every time I do for my Jesus. Es ist alles, was ich für meinen Jesus tue. I've been made righteous, that's why I act righteously. Denn ich wurde gerecht gemacht, deshalb handle ich gerecht. If you have employees and if you pay them a very little salary, that's unjust. Wenn du Angestellte hast und ihnen ein sehr geringes Gehalt bezahlst, ist das ungerecht. So do a righteous act and pay them a salary that's worthy of their work. Also tue gerechte Taten und bezahle ihnen ein Gehalt, das ihre Arbeit wert ist. You see children in this nation abused and destroyed and just their lives messed up. Do something about it. Wenn du Kinder in diesem Land siehst, missbraucht und zerstört, deren Leben ein Chaos, dann tu etwas dagegen. That's righteous act. Das sind gerechte Taten. If you see people sick and deceased, do something about it. Wenn du kranke Menschen siehst, tu etwas dagegen. Lay the hands on them, pray for them. Lege ihnen die Hände auf, bete für sie. So everything that we do for Jesus because he made us righteous is a righteous act. Also alles, was wir für Jesus tun, weil er uns gerecht gemacht hat, ist eine gerechte Tat. Wir bereiten uns vor, indem wir Dinge tun, zu denen Jesus uns bereits aufgefordert hat. Hört zu. I have to say this. Ich muss das sagen. I came here to this amazing, beautiful, one of the most amazing countries in the world, Brazil. Ich kam hier in dieses erstaunliche, wunderschöne Land, eines der erstaunlichsten Länder auf der Welt, Brasilien. So I want you to understand, I love Brazil. Ich bekomme die brasilianische Staatsbürgerschaft, also verstehe, ich liebe Brasilien. Because I have no place to go. Ich bin nicht hier, weil ich keinen Ort habe, an den ich gehen könnte. Ich könnte in Amerika leben. Meine Kinder leben dort. I could live in Europe. Ich könnte in Europa leben. Parents, my siblings are there. Meine Eltern und Geschwister sind dort. I could live in Germany, I could live in England, I could live in many places of the world. Ich könnte in Deutschland, in England leben, ich könnte an vielen Orten leben. This nation by choice. Ich lebe in dieser Nation aus Entscheidung. Not because I have a better life here. Nicht, weil ich hier ein besseres Leben habe. By choice, by purpose. Aus Entscheidung und mit Ziel. And listen to this. Hört zu. Maybe you are not aware of it, but I, coming from another country, am very much aware of it. Vielleicht ist dir das nicht bewusst, aber mir, der ich aus einem anderen Land komme, ist es sehr bewusst. And I know this firsthand. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Whenever I travel, and I've traveled to more than 150 cities here in this nation. Denn wann immer ich reise und ich bin in mehr als 150 Städte hier in diesem Land gereist. I talk to people. Spreche ich mit Menschen. Sometimes it embarrasses Debbie. Manchmal ist Debbie das peinlich. I talk to random people. Ich spreche mit fremden Leuten. People that I've never seen. Menschen, die ich nie gesehen habe. I sit on the airplane, but there's somebody next to me. I talk to them many times. Ich sitze im Flugzeug und spreche sehr oft mit den Leuten, die neben mir sitzen. That's what I found out. Das habe ich herausgefunden. That the spiritists do much more good works for the poor and the underprivileged than the evangelical Christians do. Dass die Spiritisten viel mehr gute Werke tun für die Armen und Unterprivilegierten als die evangelikalen Christen. You agree with me, Daniel? Würdest du mir zustimmen, Daniel? Daniel ist Brasilianer, er stimmt mir zu. I know the motives are wrong. Ich weiß, dass ihre Motive falsch sind. You know, they do this because they need to get some reward. Sie tun dies, weil sie eine Belohnung bekommen müssen. But that's not even the point. Aber darum geht es nicht mal. How come that the spiritists do more good works than Christians who are supposed to do righteous work and get the wedding dress ready? Wie kommt es, dass die Spiritisten mehr tun als Christen, die gerechte Werke tun sollten, um ihr Hochzeitskleid zu bereiten? What is happening? Was ist los? Get your dress ready. Bereite dein Kleid vor. Werden alle Menschen Jesus kennen, bevor er wiederkommt? No, not everybody will know Jesus before he comes. Nein, nicht jeder wird Jesus kennen, bevor er kommt. Knowing and knowing about him are two different things. Denn kennen und etwas von ihm wissen sind zwei verschiedene Dinge. So the gospel of the kingdom will be preached to all tribes before Jesus comes. Yes. Das Evangelium vom Reich Gottes wird zu allen Stämmen gepredigt werden, bevor Jesus zurückkommt. Ja. Das heißt nicht, dass sie es alle annehmen. Wenn ich heute sterbe, ist Jesus dann für mich bereits gekommen? That's a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. No, you are going to him, he's not coming to you. Nein, du gehst zu ihm, er kommt nicht zu dir. He will literally come back physically. Er wird buchstäblich körperlich zurückkommen. Because in Acts chapter 2, the angel said the way you saw him go is the way he will come back. Denn in Apostelgeschichte 1 sagt der Engel, die Weise, wie ihr ihn gehen saht, ist die Weise, wie er zurückkommt. Jesus will come back physically, but when you stop your life here on earth, you are going to him. Jesus wird also physisch zurückkommen, aber wenn du dein Leben hier auf der Erde beendest, gehst du zu ihm. Wie kann ich Intimität mit Jesus haben? So how can I have intimacy with Jesus? First of all, you have to understand that he desires intimacy with you much more than you desire with him. Zuerst einmal musst du verstehen, dass er sich viel mehr danach sehnt, Intimität mit dir zu haben. Bridegroom, he wants to marry you. Er ist ein Bräutigam, er möchte dich heiraten. Desperate. Er ist total sehnsüchtig. I'm a man. Ich bin ein Mann. I tell a little secret. Ich erzähle dir ein kleines Geheimnis. I've never heard of a bridegroom that's not desperate for intimacy with the bride. Ich habe noch nie von einem Bräutigam gehört, der sich nicht total nach Intimität mit der Braut sehnt. Did you get the golden key? Hast du den goldenen Schlüssel erfasst? He's the bridegroom. Er ist der Bräutigam. He's desperate for intimacy. Er sehnt sich verzweifelt nach Intimität. What do you respond? Wie reagierst du also darauf? You keep telling him that you want to experience him, you desire him, you long for him, and you just keep responding to his deep, deep passionate love for you. Indem du ihm immer wieder sagst, dass du ihn erleben willst, dich nach ihm sehnst und du einfach auf seine tiefe, tiefe leidenschaftliche Liebe für dich reagierst. I tell you why. Und lerne dein Handy auszuschalten. Then he wants to. Ich sag dir warum. You constantly get distracted. He doesn't like that. Denn wenn er Gemeinschaft mit dir haben will und du ständig abgelenkt wirst, gefällt ihm das nicht.